Praise Jesus. Amen. We are going to continue with our message. Geht weiter mit unserer Botschaft. Which is your body. Submit your body to him. Wir müssen unseren Körper ihm übergeben. Submit your body. Wir müssen unseren Körper ihm übergeben. Allow your body to be for his purpose. Lass zu, dass dein Körper für seinen Zweck dient. Dass dein Körper seinem Zweck dient. To be Christ's purpose. Dass der Zweck von Christus ist. Amen. Amen. Somebody is going to go through your body. Jemand wird durch deinen Körper gehen. Somebody is going to go through your body. Jemand wird durch deinen Körper gehen. You are an instrument. Du bist ein Instrument. About to be used. Das genutzt werden soll. And our things are going to go through. Und Dinge werden dadurch gehen. Hatred, bitterness, they are going to go Hass, through Bitterkeit that. Werden durch dieses Instrument gehen. You know. Unforgiveness is going to go through there. Unvergebenheit wird dadurch gehen. Love, hate is going to go through there. Wird dadurch gehen. All those things, you know, Christ's word, they have his own. They are going to go through there. If you allow Christ to be there. Und das wird durch dich gehen, wenn du zulässt, dass Christus da ist. Your body just a vessel. Dein Körper ist einfach nur ein Gefäß. If you like it or not, ob es dir gefällt oder nicht, ist ein Gefäß. Somebody getting it. It's a vessel, if you like it or not. Es ist ein Gefäß, ob es dir you are not the, you know, you choose. Du entscheidest. The Bible says you choose. Du entscheidest. Amen. Amen. But that it is a vessel, it is not your choice. Aber es ist nicht deine Entscheidung, dass es ein Gefäß ist. Because it's going to be a vessel and it remains a vessel. Denn es ist und bleibt ein Gefäß. If you like it or not. Ob es dir passt oder nicht. But what you allow to go through you. Aber die Frage ist, du entscheidest, was durch dich geht. Somebody getting it. You choose who you allow to go through you. Wer durch dich geht. Christ. Christus. Or Satan. Oder Teufel. Amen. Amen. Before we continue, I will quickly speak about something. Let me thank those of you, all of you, that keep on blessing this ministry. Ich möchte mich erstmal bei den Leuten bedanken, die die Gemeinde weiterhin segnen. I thank you so much. Ich danke euch sehr. That this ministry is moving on because you allow Christ to go through you. Dass die Gemeinde weitergeht, weil ihr zulässt, dass der Herr durch euch arbeitet. You can say no. Ihr könnt nein sagen. Amen. Amen. Guck so. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, I thank those of you that are always there for Jesus Christ. Ich bedanke mich bei denen, die immer da sind für Jesus Christus. You allow your body to be used as a vessel. Ihr lasst zu, dass euer Körper als Gefäß benutzt wird. No, just like it told somebody that Paul is now his own vessel. Genauso wie er zu jemandem gesagt hat, dass Paulus jetzt sein Gefäß ist. And I'm so happy that you allow him to be your vessel. Und ich freue mich darauf, dass ihr zugelassen habt, dass er euer Gefäß ist, dass ihr sein Gefäß seid. Because you can say yes, you can say no. Du kannst ja oder nein sagen. You can say I will not be there. Du kannst sagen, ich werde nicht da sein. You know, like Jesus said, he said no one forced him to give his life. Wie Jesus gesagt hat, niemand hat ihn gezwungen, sein Leben zu geben. Amen. He said he gave it. Er hat es freiwillig gegeben. Amen. Amen. So also, he wants you to give it without any force. Genauso will er, dass wir das freiwillig ihm übergeben. You know, blessing this ministry is not just blessing a church. Diese Gemeinde segnet sich einfach nur eine Kirche segnen. It's not blessing somebody. Oder jemanden segnen. But blessing Christ. Und Christus segnen. Allow Christ that, you know, Christ that lives in you to go through you and spread it towards others. Lass zu, dass der Christus, der in dir lebt, auch bei anderen sichtbar ist. That you are saved, you don't want to be saved alone. Du bist errettet und willst nicht you alleine want errettet werden. Others to continue to be saved. Du willst, dass andere auch errettet werden. Amen. Amen. So Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 22. We are there on Sunday. Da waren wir am Sonntag. I want us to be there again. To quickly go there. Amen. Amen. Matthew 22. You know, some people, they always want something that is already prepared. Heute wollen immer, already made. Wollen etwas, was schon vorbereitet ist. They don't want to be part of those that prepare. Sie wollen nicht Teil von der Beihilfe sein. I don't know if you get it. Vom Aufbau sein. They don't want to be part of those that prepare whatever it is. Sie wollen nicht Teil sein von der Arbeit. Amen. Amen. They always want, you know, for them, others should prepare it. Andere sollen es vorbereiten. Others should do it. Andere sollen arbeiten. Then I should just go there. Und dann gehe ich. And take what I did not prepare. Und nehme das, was ich nicht vorbereitet habe. We met two ladies. Wir haben when we went to Holland. Als wir in Holland waren, haben wir some foodstuff. Amen. Haben wir zwei Frauen kennengelernt. And these two women. Und diese zwei Frauen. They said they don't go to African church. Sie sagt, sie gehen nicht in afrikanische Gemeinden. I said why? Ich habe gefragt, wieso? They said because African church is all about money. Weil in afrikanischen Gemeinden geht es immer um Geld. You know, you have to be blessing the church, blessing, segnen, blessing, blessing. Segnen, segnen, segnen. But in, I said, which church do you go to? And I said, ich habe dann gefragt, in welche Kirche gehst du? Die hat den Zeugen Jehovas. They said, because of money. Wegen Geld. You know, like Jehovah Witness. Die Zeugen Jehovas, die Katholiken, die Mormonen. They will not even tell you to bless the house of God. Die werden dir nicht sagen, dass du Gottes Haus segnen musst. Amen. Amen. You know, Christ's word is already fixed. Das Wort von Christus ist schon and no one can fest change it. Und das kann man nicht mehr ändern. Amen. Amen. You know, he told that Mr. Good Master. Er hat zu dem reichen Jüngling gesagt. He said, go and sell everything and give to the poor. Geh und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Amen. Amen. So that you are able to follow me. Damit du mir nachfolgen he kannst. He said, so that we have treasure in heaven. Damit du einen Schatz hast im Himmel. But these people, they don't even believe Christ. Aber diese Leute glauben noch nicht mal an Christus. For them, it's just what they have is their God. Das, was sie, ihr Besitz, ist ihr Gott. Their money is their God. Ihr Geld ist ihr Gott. They don't want to, they, you know, it belongs to me and it belongs to me. Es gehört ihnen me. Und es gehört ihnen. You know, this Matthew 22, Matthäus as we read 22, it on Sunday, als wir Sonntag darum gelesen haben, getting to my room, the Lord referred me, you know, he reminded me of those two women. Hat mich an diese zwei Frauen erinnert. That said that, you know, it is the pot that is already filled with water that they want to pour water into. Sie wollen sozusagen I don't know if somebody is getting it. Wasser in einen Eimer schütten, der schon voll ist. You know, water, you know, if the pot, a pot that is already occupied, that is already full. Ein Eimer, der schon voll ist. And somebody, you know, so that they will say I'm part of it. Ja, let me pour. Kommt jetzt dazu und will jetzt ein bisschen Wasser dazu schütten, damit alle sehen, dass man mitgeholfen hat, diesen Eimer zu füllen, aber der Eimer ist doch schon voll. Wieso yeah, bist du hier? It's very, very interesting. If we quickly go through it. He said, and Jesus answered and spake unto them again by parables. Matthäus 22:1. The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent for his servant to call them that we are bidding to the wedding, and they will not come. This ministry is prepared for so many people. Diese Gemeinde ist für viele Leute vorbereitet. But will you listen to the voice of Christ and come? Aber werden wir der Stimme Gottes gehorchen und kommen? Will you listen to the voice of Christ and wir der Stimme be part Gottes of, gehorchen and be part of that? Und Teil davon sein? There is a place called there for you. Es gibt einen Ort, an dem der Herr uns haben möchte. Amen. Amen. You know, he sent Elijah to that widow woman. Er hat Elias zu der Witwe geschickt. There were a lot of widow women at that time. Es gab viele Witwen zu dieser but Zeit. There was just one, aber es gab nur eine, zu der Elias. Just like there are a lot of churches everywhere genau today. Wie es auch viele Gemeinden gibt. You know, this building is not, I don't know, it's not palace. Dieses Gebäude ist kein Palast. You know, the people here, how many are we? You can even count. Wie viele Leute sind wir hier? Amen. We are not 100, we are not 1000. Wir sind nicht Hunderte, wir sind auch nicht Tausende. And we are God's children. Also sind Kinder Gottes. We are family of Christ. Die Familie von Christus. Somebody get in it. Amen. Amen. Our focus is Christ. Unser Fokus liegt auf Christus. Our goal is to know him, to have relationship with him. Unser Ziel ist, ihn zu erkennen und Beziehung mit ihm Amen. Zu haben. Amen. Exactly what happened here. Genau das, was hier passiert. And send forth his servant to call them that we are bidding to the world, and they would not come. The Lord is, he will keep on inviting you. Der Herr wird dich immer wieder einladen. Come to me. Komm zu mir. Open the door for me. Öffne mir die Tür. He's still knocking. Und er klopft heute immer noch Amen. An. Amen. Not just on unbelievers door. Nicht nur an der Tür von Ungläubigen, auch an unseren Türen Amen. Klopft er. He's knocking and knocking. Er klopft und klopft. Open for me. Allow me to come to Lass zu, dass ich reinkomme und für dich entscheide. I either choose for you or somebody will choose Weil entweder for werde you. Ich für dich entscheiden oder jemand anderes wird dir entscheiden. No decision is coming from you. Keine Entscheidung kommt von dir. Two people control the earth. Zwei Dinge kontrollieren diese Erde. Entweder Christ. Teufel oder Christus. Christ and Satan. Christus und der Teufel. If you say no to Jesus, Wenn du Nein sagst zu Jesus, yes to es ist ein Ja für den Teufel. Amen. Amen. You know, some don't want both. Aber einige Leute wollen nicht beides. Bravo. Say bravo. Bravo. Amen. Some don't want both. Einige Leute wollen nicht beides. Amen. Very good. I clap for you that you don't want both. Das ist gut, dass du beides nicht willst. But you are not the one going to say you don't want both. Aber das kannst du nicht entscheiden. Because you are created to belong to one. Denn du bist erschaffen, seit dem Sündenfall zu einer dieser Seiten zu gehören. Amen. Amen. Before the fall, God Vor dem created Sündenfall you to belong to him. Hat der Herr dich erschaffen, um ihm zu gehören. But after the fall, Aber nach dem Sündenfall you are going to be, you know, you are going to choose wirst du dich entscheiden müssen, who to allow to live in you and wer in dir lebt und wer durch dich lebt. Who to allow to use your body as a vessel? Als Körper, wer deinen Körper nutzt und wer nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Again, he sent verse 4. He sent forth other servants, saying, "Tell them, which are bidding, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage." Amen. Amen. He's calling people today. Er ruft Leute telling heute. Them, go to my church, komm my house, Gemeinde, my living church. Zu meinem Haus. But we are so, no, people are so hungry of their churches. Aber wir sind hungrig, die Menschen sind they hungrig are so nach hungry Toten of the Gemeinden. Flesh. Hungrig nach dem Fleisch. They are so hungry of money. Hungrig nach they are so Geld. Hungry of property. Hungrig nach Besitz. They are never hungry of Christ. Aber nicht hungrig nach Christus. Amen. Amen. He's going to feed those that are hungry of him. Er wird nur die speisen können, die hungrig auf ihn sind. He said, if you are hungry, I will feed you. Wenn du hungrig bist, werde ich euch satt machen. If you are hungry of me, wenn ihr nach mir hungert, I only have me to feed you. Ich habe nur mich, den ich euch geben kann. Amen. Amen. Amen. The question is, are we hungry of Christ? Eine Frage ist, hungern wir nach Christus? We allow him to feed us. Wenn wir zulassen, dass er uns satt macht. Amen. Amen. Amen. Verse 5. But they made light of it and went their ways. One to his farm, another to his merchandise. Then from verse, let me see because of time. From verse 9. Okay, verse 8. Then said he to his servant, the wedding is ready. The day which we are bidding, we are not worthy. Those that are invited, those that made that very place for, die dich eingeladen haben, für die, die ich diese Feier sogar gemacht habe, die wollen nicht kommen. You should be grateful that you are here. Aber wir sollen dankbar sein, dass wir hier sind. To know the truth, you should be grateful. Dankbar sein, dass wir die Wahrheit erkennen. To know the true God, you should be grateful. Den wahrhaftigen Gott kennen, dass wir dankbar sein. Amen. A lot of, you know, pastors are hungry of money. Pastoren haben Hunger. They are hungry of wealth. Hunger nach Wealth. And they get it. And they use it. And they, you know, they use it for so much. Und nutzen die Gemeinde dafür. Amen. Amen. Just be thankful. Einfach dankbar. That, you know, you are in the right place. Dass du am richtigen Ort bist. Amen. Verse 13 to 7, verse 8. Acht. The wedding is ready, but they which are bidding, we are bidding, we are not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. Welcome others. Gehen ruft andere. No, that is why I'm not even worried about the ministry. Sie macht mir keine Sorgen um die Gemeinde. I know what I have. Ich weiß, was ich habe. I know what he gave me. Ich weiß, was er mir gegeben hat. I know the message that is coming from him. Die von ihm kommt. I know that is real salvation. Ich weiß, dass es I know that it is the truth. Ich weiß, dass die Wahrheit ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I don't want to do anything in my way. Ich will nichts auf meine Weise. I want his ways to be my way. Ich will, dass seine Wege meine Wege sind. Amen. If I want my way, I know what to do. Wenn ich meine Wege will, I know the places to go. Weiß ich, wohin ich muss. I know who to call. Ich weiß, wen ich rufen muss. But I don't want it. Aber das will ich nicht. All I need. All I want. All my focus should be Christ. Mein Fokus ist Christus. Amen. Amen. He said, go and call others. Verse 9. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. If you say no to Jesus, wenn wir Nein sagen zu Jesus, people are going to say yes. Werden andere Leute Ja sagen. Amen. Amen. You know, Elijah thought he was the only one remaining. Elias dachte, er ist der Einzige, der noch Elijah. An... Elijah thought he was the only one remaining. Er dachte, er ist der Einzige, der noch an Gott God glaubt. Said, no, I have prophet upon prophet. Gott hat gesagt, nein, es gibt noch Propheten, die ich versteckt habe. Amen. Amen. You know, he have. No one can, you know, his plan may change, but his purpose remains. Seine Pläne können sich ändern, aber no sein Zweck bleibt gleich. Es kann niemand ändern. Amen. Amen. You may say no, but his plan is going to go through somebody. Aber wird durch jemanden gehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And when the king came to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. There was somebody that was supposed to be there in the first place, refused to come. And now everywhere is filled up. Now he's coming. Es gab jemanden, der bei der ersten Einladung nicht gekommen ist, aber jetzt bei der zweiten Einladung jetzt auf einmal aufgetaucht ist. And he said unto him, friend, how comest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Verse 13. 13. Then said the king to the servant, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord. Hallelujah. Where he wants you to be. Das, wo er dich haben möchte. The position he wants you to be. Die Position, die du einnehmen where he will, he will he call you. Wenn dich you know, ruft. This is different from the prodigal son. Das ist anders als der verlorene Sohn. Can you see something here? He welcomed the prodigal son. Den verlorenen Sohn hat man but akzeptiert. This very place. Aber hier. Next time I will talk about the two. The different and What the two should be for you. Amen. Nächstes Mal spreche ich über den Unterschied zwischen verlorenem Sohn und hier diesem Typen, der sich heimlich in diese Hochzeit eingeschlichen hat wieder. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know those two ladies we met. Diese zwei Frauen, die wir getroffen haben. And these two, if you look at them, you know. They live in Holland. Sie leben in Holland. One live in Holland, and one live very close to Holland there. So I was telling them, I'm preaching Christ to you. Und ich habe ihnen gesagt, ich predige Christus zu euch. I, you know, for me to see somebody, I'll be preaching to that person. It means a lot. Wenn ich jemanden sehe und mit jemandem über Jesus Christus spreche, bedeutet das viel. Amen. Amen. I know that the Lord wants to save them. Ich weiß, dass der Herr diese Person retten will. If not, they will not even meet me. Sonst würden sie mich nicht auf mich treffen. Amen. Amen. You know, even the Mormon's house, the Catholic's house, and the other, where the other house, that is the Jehovah Witnesses, people build it. Selbst die Mormonen und die katholische Kirche oder die Zeugen Jehovas, da waren Leute hinter, die das aufgebaut haben. Yeah, people, the people build it. Yeah, it's, you know, it did not fall from the sky. Das ist nicht einfach aus dem Himmel gefallen. People build it. Die Leute haben das aufgebaut. Amen. Amen. But you want to go there and be getting what they built. Aber du willst dahin gehen und das bekommen, was sie and aufgebaut haben. And you're not doing anything. Und nichts dafür. You want to have and not, no, I'm not, and you don't want anything to come out from you. Wir möchten haben, aber nichts dazu für tun. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I thank God that we are not like that. Ich danke Gott, dass wir nicht so sind. That we will not get out for any reason. We will not leave Christ's world. Wir werden Christus nicht verlassen. We will not reject Christ. Wir werden Christus nicht verweigern. We will not say no to Jesus. Wir werden nicht nein sagen. Because of any money. Wegen irgendeinem Geld. Because of any, you know, whatever, you know, even in the prison. Selbst im Gefängnis. Even when the pastor is in prison. Selbst wenn der Pastor im Gefängnis ist, um Christus willen. You know, Paul was going from prison to prison. Paulus ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. But those who are there, there are some that were making fun of him. Und es gab einige, die sich darüber lustig gemacht haben. And some were praising God because of him. Haben den Herrn gepriesen wegen ihm. Amen. Then he said, even both sides. He said, both sides, Jesus is being mentioned. Er hat gesagt, egal wie, Jesus wird erwähnt. You see, that Jesus is being mentioned is victory for me. Und dass Jesus erwähnt wird, das reicht. Guck mal da. Dass Jesus erwähnt wird, das reicht mir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow us to be like those people. Lass nicht zu, dass wir diese Leute sind. Amen. Amen. That we reject Christ. Die Jesus verweigern. For anything. Wegen irgendeinem Grund. Amen. Amen. We are to listen to him. Wir sollten ihm zuhören. And hear his voice. Und auf seine Stimme hören. And obey his voice. Und seiner Stimme wherever he wants us to be, we should be there. Dort, wo er uns haben will, sollten wir sein. And our prayer should be that also. Und das sollte auch unser Gebet that sein. That wherever he doesn't want us to be, we wo should never be there. Will, werden wir nicht sein. Amen. Just like my prayer is always those he wants to be here, we surely be here. Genauso wie ich auch immer bete, dass die hier sein sollen, der Gemeinde sollen hier sein. Those who don't want to be here, Lord, I don't want them nicht either. Hier sein sollen, sollen auch nicht keep sein, them ja. away from us. Sie sollen wegbleiben. Amen. Amen. Amen. It's your desire that we desire. Wir wollen deine Wünsche, Herr. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The legal authority on earth is in the hand of human. Die Autorität auf Erden hier ist bei den Menschen. It is in the hand of human. Es ist in der Hand der Menschen. Amen. Amen. God has given you the power to choose. Gott hat dir die Kraft gegeben, zu entscheiden. Are you getting it? Mm-hmm. You choose. Wir haben die Entscheidung how you want things to be. Wie Dinge sein sollen. If something does not, if you don't like how things are, you have the right to change it. Wenn die Dinge nicht passen, hast du das Recht, sie zu ändern. He gave you the authority. Er gab dir diese Autorität. You have it. Du hast sie. Both the saved and the unsaved have it. Ob errettet oder nicht errettet. If you are saved or not, ob du errettet bist oder you nicht. Have the authority to choose. Du hast die Entscheidungsgewalt. Are you getting something here? The unsaved have authority. They have authority to choose. Ungläubige the right to choose Jesus Christ. Autorität to come and live inside them. Ob sie für Jesus leben wollen oder nicht. To yourself, he gave you. He gave you the authority to choose him. Er gab den Ungläubigen die Autorität, to come to him. Ihn zu entscheiden und zu ihm zu kommen. To allow you to that he live inside you. Dass er in uns lebt. You become his family. Und zu seiner Familie wirst. To choose to be saved. Für die Errettung zu entscheiden. Your body gives you license to choose him. Dein Körper gibt dir sozusagen die Befugnis, dich für Jesus zu entscheiden. To become safe. Und errettet zu werden. Amen. Amen. Your body give you the license to choose it. Gibt dir diese Befugnis, dich für Jesus zu entscheiden. A dead man can choose no more. Ein toter Mensch kann nicht mehr entscheiden. Praise the Lord. Amen. Amen. To the saved, to those that are saved. Und die errettet sind. He gave to you. He gave you that authority to continue to choose him. Gab er uns auch die Autorität, uns weiterhin für ihn zu entscheiden. Amen. Amen. To keep on choosing uns him. Weiterhin für Jesus zu entscheiden. Because you are going to be choose, you know, you are going to take a lot of decisions in your life. Du wirst viele Entscheidungen in deinem Leben treffen. You are going to choose a lot of things in your life. Du wirst dich für viele Dinge entscheiden in deinem you Leben. Allow him to choose for you. Und du lässt zu, dass er für dich entscheidet. It is not choosing without him. Wir können nicht ohne ihn entscheiden. Amen. Amen. He will never violate his own the laws of his word. Er wird sein Wort, die Gesetze seines Wortes nicht durchbrechen. He will not violate the laws of his word. Er wird die Gesetze seines Wortes nicht brechen. Nothing will and can happen on earth without mankind cooperation. Kann ohne die Kooperation der Menschen funktionieren hier. No, and nothing, you know. He needs your cooperation. Er braucht deine Kooperation. For people to be saved, he needs you. Damit Leute errettet werden, braucht er dich. He said, you know, John, Romans, go to Romans 10. Romans 10. For people to be saved, he needs you. Damit Leute errettet werden, braucht er dich. It's not the angels that are going to preach, but you and me. Nicht die Engel werden predigen, sondern du und ich. Amen. Amen. Romans 10. Romans 10. Okay, Romans 10, we start from Römer 10, Vers 7. Six is okay. Oder 6. He said, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen. Say not in your heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. Or we shall descend into the deep. That is to bring up Christ again from the dead. But what said it? The word is near thee, even in the mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with your mouth, Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Mm. Verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe on Christ, du an Christus glaubst, you will never be wirst du nicht zu Schande kommen. Amen. Is that not wonderful? Yeah. Amen. Amen. A lot of us are afraid of the future. Viele von uns haben Angst vor der Zukunft. How are things going to be? Wie werden Dinge sein? Am I going to be ashamed? Werde ich mich schämen müssen? He said, whosoever believe on him, wer auch immer an ihn glaubt, wird sich nicht schämen müssen. Amen. Amen. For there is no difference between the Jews and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? Is somebody getting it? How can they call on him who they have not believed? Sollen sie an jemanden glauben, von dem sie noch nichts gehört haben. The Lord needs your body. Der Herr braucht unseren Körper. Amen. Amen. And how shall they believe in him whom they have not heard? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Sie müssen es hören. The truth you really the truth you sow into them. Die Wahrheit, die du in sie siehst, es ist ein Same. Amen. Amen. The seed you sow. Den Samen, den du siehst, must surely grow. Muss wachsen. But you keep on sowing it. Aber du siehst ihn. And don't be tired of sowing it. Und sei nicht, hab das nicht satt. Don't change. Don't stop sowing it. Hör nicht auf, ihn zu säen. Any opportunity, every opportunity. Jede Möglichkeit, sehen ihn. Somebody getting it. Amen. It's going to grow. Es wird wachsen. Amen. Amen. With the word of God is incorruptible seed. Gottes Wort ist ein unvergänglicher Samen. It means it is sure banker that it must grow. Es muss, you know what is sure banker? Okay. Es muss auf jeden Fall wachsen. Sure banker. It's a must. What do you, I don't know how you say it in Dutch. Can you say it? Es muss wachsen. It must. You know there are some seeds you sow in the natural. You don't even know if they will grow. Es gibt paar Samen, die pflanzt du ein und weißt gar nicht, ob sie wachsen. Amen. Amen. Because they might be seed that is not good. Weil sie vielleicht nicht gut sind. But the word of Christ. Aber Gottes Wort. The Bible calls it incorruptible seed. Es ist ein unvergänglicher Samen. In 1. Petrus steht das. That once you sow it. Wenn wir ihn sehen. It doesn't matter the time. Es ist egal, wie lange es dauert. It must surely grow. Es muss wachsen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 14 again. 14. How then shall they call? Verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? He needs your body. Er braucht einen Körper. The angels are not going to preach. Die Engel werden nicht predigen. The Holy Spirit is not going to preach. Der Heilige Geist wird nicht persönlich predigen. The angels have their own job. Der Heilige Geist hat seine you Aufgabe. Have your Die Engel job. Haben ihre Aufgabe you und du hast no deine Aufgabe. To see your loved ones in hell. Und dir wird es nicht passen, deine Freunde in der Hölle zu sehen. Love yourself so much and keep on being there for them in the flesh. Und sei im Fleisch für sie you da. Love yourself. You never loved them. Damit lieben wir uns selbst, aber nicht sie. You know that they are going to hell. Wir wissen, dass sie in die Hölle gehen. You know that it's a matter of time. Wir wissen, es ist eine Frage der Tomorrow Zeit. Might be too late. Morgen ist vielleicht schon zu spät. Look at what is happening everywhere. Schaut euch an, was in im Libanon passiert. Don't look at what's happened in just yesterday. Was gestern passiert ist. People are told. Leute sind zu Hause. Sind nicht verreist. Death came to them. Der Tod ist in ihr Zuhause gekommen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, again, let me say this again. Long life is in the hand of Christ. Ein langes Leben ist in der Hand von Christus. People want to see it in different ways. Leute wollen es überall anders eat suchen. Eat good food. Ist gut, vernünftig. Just start exercise. Mach Sport. And start doing that and start doing. Like, you know, they want to imitate the Asians. They said they live long. Sie wollen die Asiaten sozusagen nachahmen. You know, they want to check their food, to know their food and to imitate them. Weil es heißt, dass Asiaten am längsten leben. Und deswegen versuchen sie, die Leute zu imitieren und zu gucken, was die Leute essen und machen, weshalb sie so lange leben. Amen. Amen. You know, your food cannot stop what happened yesterday. Aber dein Essen kann das, was gestern passiert ist, nicht aufhalten. Deine Übungen kann das, was gestern passiert ist, nicht aufhalten. Your food or your exercise cannot stop plane crash. Sie können auch keinen Flugzeugabsturz verhindern. He cannot stop any, you know, this catastrophe that is going on everywhere. Diese ganze Umweltkatastrophe kann das nicht verhindern. Allow Jesus to be the one. Lass zu, dass Jesus Christus der Einzige ist für dich. Amen. Amen. It's the Bible, you know, Proverb. Everywhere in Proverb is saying the life, the long life is in his hand. Langes Leben ist bei Jesus. Verse 15. Abato, can you help us to read verse 15? Gegen die Pharisäer und hier. Römer 10? Nee, Römer 10. Römer 10, 15. Vers 15. Römer 10. 15. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Amen. And how shall they preach, except they be sent? How shall they preach, except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He needs you. He needs your body. Er braucht deinen Körper. He needs your body to do that job. Er braucht deine Füße. Wherever you are walking, you are not there for just fun. Wo du arbeitest, du bist ja nicht einfach aus Zufall. You are there for a purpose. Du bist da aus einem Grund. Anywhere you are, egal wo du bist. Let them know the Christ in you. Lass zu, dass die Christus in dir kommt. They are going to drive you because of the Christ in you. Let it happen. Und wenn sie dich deswegen feuern, dann ist das so. They don't hide the Christ in you. Aber versteck Christus in dir nicht. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Uh-huh. My baby is saying yes, it's true. Uh-huh. Amen. Amen. Amen. Anywhere you are. Egal wo du bist. The Bible call you ambassador. Die Bibel nennt dich Botschafter. Amen. Amen. Yes. He call you ambassador. Er nennt dich Botschafter. You are not there just for fun. Du bist nicht da aus Zufall. Amen. You are there to promote Christ. Du bist da, um Christus zu verkündigen. You are there to help them to know Christ. Ihnen zu helfen, Christus zu erkennen. You are there to bring them from darkness to light. Von der Dunkelheit ins Licht zu bringen. You are there to help them for the truth. Um ihnen die Wahrheit nahe they zu bringen. They might not like it. Ihnen gefällt das vielleicht but it's not what they like, but what Christ wants. Aber es geht nicht um das, was sie ihnen gefällt, sondern das, was Jesus will, was du tun sollst, deine Aufgabe. Amen. He said, as the Father sent me, so I sent you. Wie mich der Vater geschickt hat, schicke ich euch. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He sent you and me. Er hat dich und mich gesandt. Praise the Lord. Halleluja. Nothing will or can happen on earth without mankind cooperation. Oh, nichts kann ohne die Kooperation der Menschen passieren. He is going to go through you. Er wird durch dich gehen. Or somebody else. Oder durch irgendjemand anderes. Amen. Amen. Amen. And that is one of the reasons he wants you to also pray. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir beten sollen. God needs you to pray. Gott braucht dein Gebet. Amen. Amen. God needs you to pray. Gott braucht dein Gebet. He needs you to pray so he can keep walking in earth. Er braucht dein Gebet, damit er weiterhin auf Erden funktioniert. So that he can continue to walk here. Damit er weiterhin hier funktionieren kann. Amen. Amen. He needs your relationship. Er braucht deine Beziehung fellowship with und eine Gemeinschaft mit ihm. What he call prayer, not what religion call prayer. Aber ich meine das, was er gebeten nennt, nicht das, was Religion gebeten nennt. He needs your relationship er braucht with deine Beziehung he mit needs ihm. Your cooperation er braucht with deine Kooperation Jesus, we want you to listen to Jesus him. Will, dass du ihm zuhörst. He hear your voice, but do you hear his voice? Er hört deine Stimme, hörst du seine? Amen. Amen. He wants you to cooperate with him. Er möchte, dass so du that he can do what he wants to damit do er here on das earth. Tun kann, was er möchte hier auf Erden. Satan is taking people to hell. Weil der Teufel nimmt Leute in die Hölle. And a lot of people, they are cooperating with him. Und viele Leute kooperieren mit ihm. Children cooperate with Jesus. Auch Kinder, aber Kinder Gottes, wir müssen Jesus kooperieren. Wir müssen lassen, dass er unser Fokus ist. Unseren Fokus wegnehmen von Dingen. Praise the Lord. Halleluja. He needs your relationship. Er braucht and fellowship with unsere Beziehung, Gemeinschaft mit ihm. So that he can keep on walking. Damit er weiterhin funktioniert hier auf Erden. He can keep walking on earth. Damit er hier arbeiten kann. He want to fulfill his purpose. Er möchte seinen Zweck erfüllen. He needs you. Er braucht dich dafür. Praise the Lord. Halleluja. You know, he begs us to pray. Er fleht uns an zu beten. Men ought to pray. Men ought always to be praying. Why? Because if you ever stop, heaven stop. He said, what you command in heaven, what you bind here is bind in heaven. What you lose here is lose in heaven. Er hat gesagt, wir sollen nicht aufhören zu beten, weil wenn wir aufhören, wird der Himmel aufhören. Das, was wir im Himmel binden, ist gebunden und Matthew was wir 16. im Go Himmel lösen, 16. ist gelöst. Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16, Vers 19. Matthäus 16. Vers 19. He said, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Is somebody getting it? We have the keys today. Wir haben die Schlüssel heute. If you are chosen, if you are a child of God, if you allow him to come into your life, if you allow the truth to guide you, if your focus is hungry, if you are hungry of faith, you have the keys of the, dann haben wir of den the kingdom. Schlüssel, die Schlüssel des Königreiches. Amen. Amen. Heaven listen to you. Der Himmel gehorcht uns. They hear your voice. Sie hören unsere Stimme. And they obey your voice. Gehorchen uns. Amen. Somebody getting it. And that's why nobody should joke with your prayer. Deswegen sollst niemand deine Gebete unterschätzen. And you yourself don't joke with your prayer. Du darfst deine Gebete auch nicht unterschätzen. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 6:18. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. The greatest prayer is our mind to be full of Christ. Das größte Gebet ist, unsere Gedanken voll sind von Christus. Just remember your mind. Erinnere dich an deine Gedanken. Allow what you have in your spirit to come to your mind. Lass zu, dass was in deinem Geist auch in deinen Gedanken ist. Amen. Amen. That's the greatest prayer. Das ist das größte Gebet, was That's your relationship with deine Beziehung mit ihm. Amen. Amen. That is he now leading. Das ist, dass er jetzt führt. That is he now guiding you. Dass er dich führt. Directing you. Und leitet. He wants us to always pray. Ich möchte, dass wir ständig That's beten. What he called prayer. Aber das, was er Gebet nennt. Amen. Amen. What he called prayer is not asking and begging. Was er Gebet nennt, ist nicht betteln und flehen. Amen. Amen. What he called prayer is not asking Was er Gebet and begging. Nennt, ist nicht betteln und flehen. It is not a servant prayer. Es ist kein Gebet von einem Sklaven. It is not a servant demanding. Oder a servant asking a master. Oder es ist kein Sklave, der die ganze Zeit bittet. It is not a relationship between a servant and a master. Es ist nicht eine Beziehung zwischen einem Sklaven und einem Meister. It is a son and father relationship. Das ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Praise the Lord. Halleluja. The prayer should be a son and a father. Das Gebet sollte dieses Gebet von Vater und Sohn sein. What he called prayer is to be aware of him. Was er Gebet nennt, bedeutet, dass wir ihm bewusst sind. Be aware of him. Dass wir bewusst sind. And not even depending on your prayer. Und uns nicht auf unser Gebet verlassen. Amen. Amen. Amen. Amen. We don't depend on prayer, we depend on him. Wir verlassen uns nicht auf das Gebet, wir verlassen uns auf Jesus. Amen. Amen. We pray. Wir beten. Our prayer is our relationship. Unser Gebet ist unsere Beziehung mit ihm. Amen. Amen. Our prayer is not what religion calls prayer. Unser Gebet ist nicht das, was Religion asking Gebet nennt. Asking and demanding and demanding. Betteln und flehen. And begging and begging. And pleading and pleading. Und bitten und bitten. Is somebody getting it? To be aware that he is your father. Uns bewusst sein, dass er unser Vater ist. And he promised you he will never leave you, he will never forsake you. Und er hat uns versprochen, dass er uns niemals verlassen wird. Amen. Amen. He promised you. Er hat uns versprochen. He said he will not leave you, he will not forsake you. Er wird uns nicht verlassen. Amen. Amen. He did not create us to separate from us. Er hat uns nicht erschaffen, damit wir unabhängig von ihm leben. Is somebody getting it? Mm. He never created. We are not created to separate from him. Wir wurden nicht erschaffen, damit wir unabhängig von ihm leben. He created us to live in us. Er hat uns erschaffen, damit er in uns and lebt. Live through us. Und durch uns hindurch lebt. What he called prayer protects you. Was er Gebet nennt, beschützt dich. He protect us, what he beschützt uns, was er Gebet he nennt. Prevent those problems. Es verhindert diese Probleme. What man, religion call prayer is to solve problems. Aber das, was Religion Gebet nennt, ist da, um Probleme zu lösen. What he call prayer? Was er aber Gebet nennt, a relationship with ist eine Beziehung mit ihm. Die diese Probleme und Sinnlosigkeiten verhindert. It's like, you know, my children are here today. Meine Kinder sind heute my hier. Babies, you know, the relationship between them die Beziehung and their parents, zwischen ihnen und ihren Eltern, ihren natürlichen their Eltern, and their ihren Mutter und Vater. They will not beg and beg and beg. Give sie müssen me food, nicht betteln food, um Essen. They will not beg and beg and beg. Winter is coming. Give me a jacket. Betteln um warme Kleidung. But they will not beg. You know, a lot of things we beg God to es gibt viele us. Dinge, um die wir Gott betteln. They will not beg for protection. Sie werden nicht um Schutz betteln. Is somebody getting it? You know, that's what man, you know, people and religion today call prayer. Was ist das, was der Mensch heutzutage Religion, Gebet nennt? Amen. Amen. It's a relationship. Es geht um eine Beziehung mit Jesus Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. What he called prayer protect us. Was er Gebet nennt, beschützt uns. And prevent problems from coming to us. Und verhindert Probleme. What men and religion call prayer? Was der Mensch und Religion gebeten, is to solve problems. Ist da, um Probleme zu lösen. For them it's about the cure. Ihnen geht's um die Heilung. It's about the cure. Ihnen geht's um die Heilung. Until they have problems, they never pray. Wenn sie Probleme haben, beten sie. Is somebody getting it? They pray because they have problems. Weil sie Probleme haben. A relationship is not based on problems. Aber eine Beziehung basiert ist nicht auf Problemen basiert. Our prayer is not about what we need. Ist nicht wegen we already have everything. Wir schon alles haben. You have Christ, you have all. Wenn du Christus hast, hast du alles. Praise the Lord. Halleluja. Blessing are not miracle. Segen und nicht Wunder. Relationship prevents problems. Beziehung verhindert Probleme. He protects you. Es beschützt dich. Your father, you know, Satan said that very thing to God. Der Teufel hat sogar das gleiche zu Gott gesagt. He said, how can things happen to him when you protect him? Wie können Dinge Hiob passieren, wenn du ihn doch beschützt? Is somebody getting it? How can things happen to him? Wie können Dinge passieren, wenn when du you ihn are there protecting wenn du da bist, um ihn zu beschützen? Your father protects him. Dein Vater beschützt dich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How? Allow your body to be a vessel for him. Wenn du zulässt, dass dein Körper ein Gefäß ist. Allow your body to be a vessel for him. Dass dein Körper ein Werkzeug ist für ihn. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, it is a father-son relationship. Es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. And not a servant and master relationship. Nicht eine Meister-Sklave. There is no protection in fear. In Angst ist kein Schutz. Fear relationship. In einer Angstbeziehung. Fear relationship, there is no protection. In einer Angstbeziehung ist kein Schutz. If your relationship with Christ is based on fear. Christus auf Angst if I don't bless you, will not bless you. Wenn ich nicht segne, wird nicht segnen. You are not blessed so that he bless you. Du segnest nicht, damit dich if segnet. You are blessed because he has blessed you. Weil dich gesegnet hat. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. More religion, they love that. Religion I will bless so that he will bless you. Ich werde Leute segnen, damit der Herr mich segnet. Religion liebt das. Amen. Amen. A relationship that is based on fear. Eine Beziehung, die auf Angst basiert, da ist kein Schutz. There is no protection in fear relationship. Es gibt keinen Schutz in einer Beziehung, die von Angst geleitet under wird. Law, it is fear. Und im Gesetz ist es Angst. Under law, you are in fear relationship. Im Gesetz bist du in einer Angstbeziehung. It is based on the good you do. Es basiert auf dem Guten, was du tust. It is based on how good you are before him. Es basiert auf, wie gut du dich anstellst. How good you see yourself wie before him. Wie gut du dich vor ihm siehst. Is somebody getting it? It's a matter of time you are going to be tired. Was eine Frage Zeit, bis du satt hast. You know, if you are trying to please somebody. Wenn du versuchst, jemandem zu gefallen. You know, it's never enough. Es wird nie reichen für dich. And the accuser is there, the accuser of depression. Und der der Ankläger, der Satan ist auch da. That we keep on telling you, huh? Der dich ständig you tried more than this yesterday. Ein schlechtes Gewissen that's not better than gestern this. Warst du besser als heute. This, letzte look Woche warst du besser als heute. Is somebody getting it? Mm. Under grace, there is protection. In der Gnade ist Schutz. Under grace mean what Christ in der Gnade, did for you. Das bedeutet, in dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Under grace it means what he achieved. Was er für dich erreicht hat. Das, was er erreicht it's hat, ist das, was du bist, ist das, was du empfangen hast. Ist das, was du haben wirst. Amen. Amen. Remember 1 Corinthians 13. In 1. Korinther 13. It's under law. You give your body to be burned, it profits you nothing. Im Gesetz, du gibst deinen Körper her, damit er verbrannt wird, und es bringt dir nichts. What you do is never enough. Was du tust, wird nicht reichen. But under grace, the little. Aber der Gnade, das Kleine. Don't believe in him is an enough. An ihn zu glauben reicht. Is somebody getting it? But a little drop of Christ doing is more than enough. Is more than enough for you. Ein Tropfen von Christus ist mehr als genug für dich. Praise the Lord. Hallelujah. This is a relationship based on what he did for you. Das ist eine Beziehung, die auf dem basiert, was er für dich getan hat. Amen. In 1 Thessalonians 5:17. 1. Thessalonicher. He said we are to pray without ceasing. Sollen wir ohne Unterlass beten? Pray without ceasing. Ohne Unterlass beten. It means having a relationship with him without ceasing. Ohne Unterlass Beziehung mit ihm haben. It's not about what people call prayer. Es geht nicht um das, was Menschen Gebet nennen. He's having a relationship with you. How do you have a relationship with you? Remind yourself that you are a son of God. That's a relationship. Söhne Gottes sind. Remind yourself your true identity. An unsere Identität. That you belong to him. He's your father. You are a son. Dass er mein Vater ist. Sein Sohn. You know, the prodigal son remembered that he had a father. Der verlorene Sohn hat sich daran erinnert, dass er ein Sohn ist. That brought him back to that relationship. Und deswegen ist er zurück zur Beziehung gegangen. Amen. You know, pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. It's not about what religion called prayer. Da geht es nicht um das, was Religion gebet nennt. It is about what Christ called prayer. So, was Christus gebet nennt. It means have a relationship with him. Das heißt, Beziehung mit ihm haben. Ohne Unterlass. You know Matthew 18. Matthäus 18. It talk about a little child. Da geht es um das kleine Kind. That until you submit like that little child. Wir sollen uns ergeben wie Kinder. The kingdom of heaven does not belong to erst you. Erst dann gehört uns das Königreich Gottes. Amen. You know little children. Kleine Kinder. How are they? Wie sind sie? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We how are they before their parents? Wie sind sie bei ihren Eltern? Amen. Amen. They are not beggars before their parents. Sie sind keine Bettler für ihre Eltern. Amen. Amen. A little child. Ein kleines Kind. A parent relationship. It is without ceasing. Es ist ohne Unterlass. Is somebody getting it? It is without ceasing. Die Beziehung ist immer da. The relationship doesn't know there's no winter, there's no summer. Es gibt keinen Winter, es gibt keinen Sommer. Die Beziehung bleibt. Are you getting it? Mm. It is not asking and begging. Es ist nicht bitten without ceasing. Und betteln. You know, people ask and beg without ceasing. Leute betteln. They beg and ask without ceasing. Fragen und die ganze Zeit. Just like he said to us in John 8. Go to John 8. Johannes 8. John 8. He said something to one woman there. He said something to a woman. Johannes this woman. 8. John 8. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this woman, they wanted to stone her to death. Diese Frau sollte gesteinigt werden. Because they believed that she sinned. Weil sie geglaubt haben, dass sie gesündigt hat. She fornicated. Sie hat Unzucht getrieben. Amen. Ehebruch. But the man, they did not stone the man aber to der Mann, death. Der wurde nicht. They were not. They know it's for the. You know, can you see how they judge? Der wurde nicht angeklagt. It takes two people to fornicate, not one. Seht ihr, wie die Leute richten? Es braucht doch zwei Leute, um Unzucht zu begehen. You are taking one. You want to kill that. Eine Person will. What about the other one? Was ist mit der anderen Person? Is somebody getting it? Mm. If you call what she did fornication, it means they are both. Wenn du das, was sie getan hat, Unzucht und Ehebruch nennst, dann müssen beide angeklagt werden. Aber nur einer wurde angeklagt. Sie haben sich für eine Person entschieden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us read from one, okay. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again unto the temple, and all of the people came unto him, and he sat down and taught them. He sat down and taught them. Er setzte sich und lehrte sie. He was a teacher. Er war ein Lehrer. He was a teacher. Er war ein Lehrer. It's not just proclaiming. It's not just, you know, just saying Jesus is Lord. They have to know how Jesus is Lord. Es ist nicht nur sagen, Jesus ist Herr, sondern verstehen, weshalb Jesus Herr ist. There is not just saying he saved you. You have to know how he saved you. Nicht nur sagen, dass er dich errettet hat, sondern verstehen, weshalb er dich errettet hat. He said he taught them. And verse 3. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman, taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what said thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. Verse 7. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Praise the Lord. Hallelujah. He that is without sin among you. Wer ohne Sünde ist unter euch? Stone her. Steinigt sie. You first stone. Du schmeißt den Stein. Stone first. Amen. Verse 8. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convinced by their own conscience, went out one by one, beginning at the elder, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Somebody getting something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those your accusers? Had no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Praise the Lord. Hallelujah. Go and sin no more. Geh und sündige nicht mehr. Is there anyone without sin? Gibt es jemanden, der ohne Sünde ist? Jesus said, go and sin no more. Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr. It's not talking about sin. It's talking about relationship. Er spricht hier nicht über Sünde, sondern über Beziehung mit Christus. And not about sin. Und nicht über Sünde. No one can live without sin. Niemand kann ohne Sünde what leben. What God calls sin. Das, was Gott Sünde nennt. Amen. Amen. And not what people call sin. Nicht das, was Menschen what Sünde denomination nennen. Calls sin. Was eine Lehre what Sünde religion nennt. Calls sin. Was Religion Sünde nennt. But what Christ, no, what God calls sin. Das, was Gott Sünde nennt. In the Old Testament, no one can fulfill it. Das kann niemand erfüllen. Amen. Amen. And there are so many that... And he said, if you violate one, you violate all. Es gibt so viele Gesetze. Und that sagt, alone, wenn du eins missachtest, bist du in allem schuldig. Das heißt, du kannst es nicht erfüllen. Praise the Lord. Then here Jesus said, go and sin no more. Aber Jesus sagt einfach zu ihr, geh und sündige nicht mehr. It is go and have relationship with me. Aber was er damit meint, ist, geh und have Beziehung you have mit mir. Relationship with me, weil wenn du Beziehung mit mir hast, ist die Dunkelheit verschwunden. Diese Dinge können nicht mehr in dein Herz kommen. Heart, wenn du mind will be full of zulässt, dass ich in deinem Herzen bin und dass ich in deinen Gedanken bin, if I am dead, wenn ich da drin bin, no sin, kann die Sünde you know, you know, nicht you know, there's a place in the Bible say you have my my heart have I that I may not sin up against thee. Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. Im Alten Testament steht das. Dass mein Wort habe ich in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. Amen. If you have Christ in your heart, wenn du Christus in deinem Herzen hast, wirst du die Sünde hassen. You will not even remember those things. Wirst du dich noch nicht mal daran erinnern. You know why you go to those things. Wisst ihr, weshalb ihr dahin geht? Your mind is empty of Weil eure Gedanken leer sind. Praise the Lord. The same thing he's telling us about prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The same thing today is telling us about prayer. Das gleiche sagt er uns heute über das Gebet. Amen. Amen. The same thing is telling us about prayer. Das gleiche sagt uns über That our praying, our prayer is our relationship with das him. Das unser Gebet ist die Beziehung. It is based on relationship with es him. Es basiert auf mit Beziehung auf ihn. Amen. Amen. And not based on other things. Und nicht auf anderen Sachen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let your body, allow your body to remain his temple. Lass zu, dass dein lass zu, dass dein Körper sein Tempel bleibt. Look at the old temple. Guckt euch den alten Tempel an. Look at the old temple. First Chronicle. Go to First Chronicle. Erste Chronicle. Erste Chroniken. First Chronicle 17. Erste Chroniken 17. From 1 to 5. Erste Chronik 17. He said, now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan, the prophet, lo, I dwell in a house of cedars. Are we there, please? Mm-hmm. But the ark of the covenant of the Lord remained under curtains. Verse 2. Then Nathan said unto David, do all that is in your heart, for God is one with thee. You know, when people tell me things, I just, the same reply I always give to people here. Amen? Amen. What Nathan is giving to David, I don't see anything wrong in it. You can do it. Amen? Amen. But in verse 3, he said, and it came to pass the same night that the word of God came to Nathan, saying, go and tell David, my servant. David was a servant. David war ein Knecht. God will not call you a servant today. Gott wird dich heute keinen Knecht nennen. You are a son. Du bist ein Sohn. You are greater than David. Du bist größer als David. Amen. Amen. Go and tell David, my servant. Thus said the Lord, thou shalt not build me an house to dwell in. For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day, but have gone from tent to tent and from tabernacle to another. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The old dwelling place is different from the new dwelling place. Der alte Wohnort ist neu, ist anders als der neue Wohnort. The new dwelling place is our body. Amen. Der neue Wohnort ist unser Körper. Amen. I'm no longer of the old. Und ich bin vom Alten. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's Spirit lives in us. Der Geist von Christus lebt in uns. Without season. Ohne Unterlass. No winter, no summer. Da gibt es keine Wintersaison, keine Trockenzeit. He is the same yesterday, sondern er bleibt der gleiche gestern, heute und für immer. Amen. Yes. Religion turns relationship to asking and begging. Religion sorgt dafür, dass eine Beziehung aus Betteln und Flehen besteht. Amen. Satan also needs your body. Der Teufel braucht auch deinen Körper, to steal, kill and destroy. Um zu töten, stehlen und zerstören. Remember Ananias and Sapphira. Erinnere dich an Ananias und Sapphira. He needs you. Er braucht dich. Just like Jesus is knocking, so also Satan is so knocking. So wie Jesus klopft, klopft auch der Teufel an. Amen. Satan also needs your body. Der Teufel braucht auch deinen Körper, um zu töten, stehlen und zerstören. Example, Ananias and Sapphira. Beispiel Ananias und Sapphira. There are lots of examples that we will go through. Es gibt viele Beispiele dafür. Praise the Lord. Halleluja. He's looking for who? Who to go through to disobey Christ? Er sucht nach jemanden, durch den er gehen kann, um Christus zu missachten. Christus zu missachten, das braucht auch ein Werkzeug. Unbelief need to go through, is going to go through somebody. Unglauben braucht ein Werkzeug. Doubt, fear, they are going to go through. Ängste und Zweifel somebody. Brauchen ein Werkzeug. They are going to go through people. Sie brauchen Menschen. They need a body. Sie brauchen einen Körper, um genutzt zu werden. Amen. If you remember Peter. Wenn du dich an Petrus erinnerst. You know, the body. Der Körper. No, Matthew 16. Matthäus 16. If you can't remember, let's go there. Amen. Amen. I see you go now, Peter. Daddy, thank you. Your body should be prepared for Christ all the time. Unser Körper sollte immer für Christus bereit sein. Allow your body to be prepared for him all the time. Lass zu, dass dein Körper immer für ihn vorbereitet Amen. Ist. Amen. Praise the Lord. From verse 13. Matthäus 16, von Vers 13. And when he came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that I, John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, some one of the prophets. That's what the Muslims call him. Das sagen die Muslime über ihn, ein Propheten. He's more than a prophet. Er ist mehr als ein Prophet. He said, greater than prophet is here. He said unto them, but who say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Yes. Papa, can you help us to read verse 18? 18. Matthäus 16, Vers 18. Matthew 16, verse 18. Praise the Lord. Hallelujah. And I say unto you, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gate of hell shall not prevail against it. No, this very 18 is a topic on its own. 18 is a thema for sich. The Lord revealed it to me so beautiful. Amen. Amen. Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Praise the Lord. Halleluja. He needs you so much. Er braucht uns. Amen. Amen. He needs us so much. Er braucht uns hier. Then charged he his disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. He said, don't tell them that I'm Jesus. Sag ihnen nicht, dass ich Jesus der Christus bin. I don't want them to come to me. Ich will nicht, flesh. Dass sie zu mir im Fleisch kommen. Amen. Amen. I don't want them to, you know. I don't want them to come to me. Ich will nicht, dass sie zu mir kommen. You know, because of miracles. Wegen den Wundern. Amen. Amen. Verse 21. 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and kill and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him. The same Peter, der gleiche Petrus, that revelation came through, durch den Offenbarung gekommen ist. The body was, you know, was a vessel. Der Körper war ein Gefäß. The next minute, der nächste Minute wird dieses Gefäß ein Gefäß für den Teufel. Praise the Lord. Halleluja. The next minute, die nächsten Sekunde, the vessel that Christ goes through, das Gefäß, durch das Christus Satan geht, is going through it. Der Teufel geht durch das Gefäß. Amen. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Can you see the difference? Things of God and things of men. Die Dinge Gottes und die Dinge der Menschen. Which of the two do you prefer? Was ist dir lieber? Which of the two will you choose? Wofür entscheidest du dich? Will you love? Amen. Amen. You know, here Satan wanted to steal through Peter. Der Teufel wollte durch Petrus stehlen. He wanted to steal our salvation. Er wollte unsere Rettung stehlen durch Petrus. He wanted to steal our salvation through Peter. Er wollte unsere Rettung stehlen durch Petrus. Du wirst nicht sterben. Christ's death save us. Aber der Tod von Christus hat Christ's uns errettet. Death free us from death. Hat uns befreit is vom somebody Tod. Getting it? Mm. He wanted to steal through Peter. Er wollte durch Petrus then stehlen. Jesus said, get behind me, Satan. Jesus hat gesagt, weiche von mir. Praise the Lord. Christ's death is our victory. Der Tod von Christus ist unser Sieg. That kill those that are guilty of sin. Der Tod tötet die Leute, die schuldig sind an der and Sünde. We are not guilty of sin. Aber wir sind nicht schuldig in der Sünde. Jesus became guilty of sin. Jesus wurde schuldig. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. 2. Corinthians 5. 2. Korinther 5. Praise the Lord. Halleluja. Zweiter Korinther 5. 2. Korinther 5, 21. He said, for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ah, praise the Lord. Hallelujah. He was made a sin for us. Er wurde zur Sünde für uns. And so that we are now made righteous. Damit wir gerecht sind. Amen. Amen. A change of a tricot. Amen. Wir haben einen Trikotwechsel change gemacht. Of dress. Amen. Amen. We gave him his own. Wir gaben ihm unser Trikot und er hat uns sein his righteousness belong because unsere Gerechtigkeit. No, we don't have his righteousness. Haben wir nicht mehr, wir haben jetzt seine. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He became sin for us by taking er wurde zur our Sünde, sin. Damit der, indem er unsere Sünde weggenommen he became hat. A sinner. Er wurde zum Sünder. That was how death was able to kill him. So war der Tod in der Lage, ihn zu töten. Death only kills der Tod sinners. Tötet nur Sünder. If you look at it in Genesis 2. 1. Mose 2. Amen. The book of Genesis. Amen. Amen. God said to Adam. Gott hat zu Adam gesagt. Death is without power. Der Tod ist ohne Kraft. I created it. Ich habe ihn erschaffen. But if you disobey me. Wenn du mich missachtest. It will now be called sin. Wird das Sünde sein. And that sin will give dead power. Und die Sünde wird dem Tod die Kraft geben, um dich zu umzubringen. Amen. We are inherited sin. Wir haben die Sünde alle geerbt. We inherited disobedience. Wir haben die Missachtung geerbt. God. Gott Amen. Zu missachten. And Christ now took away that sin. Und Christus hat diese Sünde jetzt weggenommen. If not, death cannot kill him. Sonst hätte der Tod ihn nicht töten können. You know, Satan did not want Jesus to be even killed. Der Teufel wollte nicht mehr, dass Jesus getötet wird. Amen. You will not die. Du wirst nicht sterben. Peter. Hat er durch Petrus gesagt. It seems he even know that his death is going to be something. Es scheint, als ob er wusste, dass sein Tod etwas bedeuten wird. Is somebody getting it? Amen. Amen. You know the good of this world. Das Gute dieser Welt. People will love what Peter said. Leute werden das würde das gefallen, was Petrus gesagt that, hat. You know, you say, prove all the spirit. Wir müssen aber den Geist prüfen. Alles prüfen. No, it might be, it might sound good, but prove it. Hört sich gut an, aber prüfe es. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Matthew 1:21, he said, "We are blameless and not guilty of any sin because he paid the price." Amen. Amen. We are blameless. Wir sind schuldlos. And not guilty of any sin because he paid the price. Weil den Preis Sünde gezahlt hat für uns. The Bible said that Elizabeth and Zachariah, they were blameless. Gottes Wort sagt, dass Elisa und Zacharias schuldlos waren. They did not say they were sinless. Sie waren nicht sündlos. But they were blameless. Sie waren schuldlos. Praise the Lord. Halleluja. Beware of bodies. Nehmt euch in Acht vor den Körpern. Amen. Amen. He said, prove all things. Prüft alles. Amen. Amen. Prove all things. Prüft alles. Because bodies are going to allow Satan to go through them. Denn Körper werden Werkzeuge des Teufels sein. Praise the Lord. Hallelujah. We have to stop here. The time has come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Bible said, prove all things. In 1 Thessalonians 5:21. 1 Thessalonica 5:21. Prüft alles. Prüft alles. Prüft alles. 1 Thessalonica 5:21. Prove all things. Hold fast that which is good. That which is Christ. Prüft it's alles, only das Christ that is good. Denn nur Christus ist gut. Prove all things. Prüft alles. Jesus was expert in proving things. Jesus war Experte in Prüfen. Amen. No matter how good it is. Egal wie gut es aussah. You already know that this is not coming from the Father. Hier stimmt was nicht. Das kommt nicht vom Vater. Amen. That this is coming from me. Das kommt von Menschen. This is the voice of stranger. Stimme von Fremden. I will not accept it. I will not believe it. I will not obey it. Amen. He was expert. Er war ein Experte in proving all things. In allen Prüfen. Amen. Amen. Anywhere voices are coming, ready to Stimmen herkommen. Er war bereit, es zu prüfen. Are you the same today? Sind wir heute auch so? Prüfen wir die Stimmen, die zu uns kommen. That you hear every day. Du hörst. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of the body. Because all these voices are going to go through somebody. Denn diese Stimmen werden durch jemanden gehen. Amen. Amen. Jesus really proved all things. Jesus hat wirklich alles geprüft. Without you proving them, you cannot choose the right thing. Wenn du es nicht what prüfst, Christ wants you to choose. Kannst du dich nicht für das Richtige entscheiden. Amen. Amen. You know when the mother was looking for him. Als seine Mutter nach ihm gesucht hat. You know the brethren they were looking for him. Und seine Geschwister ihn gesucht he haben. He has to prove who is looking for him. Musste erstmal prüfen, wer no, nach it sucht. Was the mother, but auch this is not war. My father. Ist das nicht der Vater? Is somebody getting it? Though it is my mother or my brethren, my brethren, they are flesh. I am of the spirit. Ich bin vom Geist. And not of the flesh. Und nicht vom Fleisch. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Proof all things. Prüft alle Dinge. Amen. Amen. You prove with the truth. Du prüfst mit der Wahrheit. And not with Ten Commandments. Nicht mit den Zehn Geboten. Amen. Amen. You know religion, they prove with Ten Commandments. Religion prüft mit den Zehn Geboten. Amen. Amen. Cover it with Jesus, that's all. We don't cover it with Jesus. The root is Jesus Christ. Wir bedecken Dinge nicht mit Jesus, sondern die Wurzel muss Jesus sein. Amen. Amen. The root was, you know, the root is Christ. Muss Jesus sein. And not the root is Satan and you recover is Jesus. Die Wurzel ist is somebody getting der Teufel und das und die Kirche da drauf ist dann auf Jesus. Amen. Amen. You know that of Jesus is interesting. Amen. Amen. You know the natural appearance they came to him. Ja, natürlich ein Engel zu ihm kommen und er musste prüfen. Who are these people? Wer sind diese Leute? Are they from my father? Sind sie von meinem Vater? Amen. He had to prove them. Er musste sie prüfen. Though it might look, it might sound bad. Auch wenn sich das schlecht anhört. I don't care how he sounds. Es ist egal, wie sich das anhört. Amen. Amen. I am going to prove it. Ich werde es prüfen. And choose what my father wants me to nach dem, was mein Vater sagt. Praise the Lord. Halleluja. Satan uses body a lot. Der Teufel nutzt Körper. He used body to deceive God's children. Um Kinder Gottes zu betrügen. He used bodies to deceive. Körper, um zu betrügen. Amen. Amen. When parents start crying. When your mother start crying. Wenn deine Mutter weint. I said, listen to me. Und sag, hör mir zu. Amen. Amen. You know when they start crying and start weeping, I carry you for 9 months. Und anfängt zu sagen, dass sie deine Mutter ist und dass But sie. But she will not listen to Jesus. Aber wieso hört sie nicht Jesus? She will not listen to Christ. Sie wird Christus nicht hören. That have been knocking years upon years. Der noch länger geklopft that hat. That have been crying and died for her. Der sogar für sie gestorben ist. Somebody getting it? She will not listen to me. Will sie nicht zuhören. But she wants you to listen to her. Aber sie will, dass du zuhörst. Listen to Christ, please. Hör du bitte Christus zu. And choose Christ. Entscheide dich für Christus. If you love her, you will choose Christ. Wenn du sie liebst, wirst du dich für Christus entscheiden. If you really love her. Wenn du sie wirklich liebst. That's how you handle her to Christ. So übergibst du sie Christus. Damit sie. That's how you give her to Christ to take care of. So übergibst du das Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus uses, sorry, Satan uses the body. Der Teufel nutzt den Körper. God children, um Kinder Gottes zu betrügen. Just like Jesus uses our body. Genauso wie Jesus unseren Körper. He needs our body. Er braucht unseren Körper. So also Satan needs genauso the body. Braucht der Teufel unseren Körper. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Prove the spirit, please. Prüf den Geist. Christ is of the spirit. Christus ist vom Geist. Religion is after the body. Religion ist nach dem Körper. The world today is after the body. Die Welt ist hinter dem Körper. It's after the outside. Hinter dem Äußeren. You are designed to see the inside. Aber wir sehen das Innere. Somebody get in. Amen. You are designed to see the inside. Wir sind dazu erschaffen, das Innere zu sehen. To see the power in inside. Die Kraft dahinter see who is walking inside. Sehen wir dahinter arbeiten. See the spirit behind what is outside. Hinter dem, was da draußen ist. Are you getting it, please? The Bible said, call no man father on earth. Die Bibel sagt, nenn niemanden Vater auf Erden. It means don't see the flesh, but das heißt, the spirit. Nicht das Fleisch, sondern sehe den Geist. Praise the Lord. Halleluja. I will still talk about prayer before we close, okay? Amen? Amen. Let me say this about prayer. Let me quickly just say it. Amen? Amen. Bodies have a lot to do in our prayer. Körper haben viel in unserem Körper zu tun. Bodies. Körper. Our bodies. Körper. It has a lot to do in our prayer. Haben viel mit unserem Gebet zu tun. The affect our result. Is, beeinflusst unsere Resultate, unseren Glauben. Amen. Amen. He shake us. The body, we can see the body. Der Körper, amen. You know, when you can see the pain after praying, that the pain is still there. The body is speaking to you. Spricht dein Körper gerade zu dir? Is somebody getting it? The body have a lot to do in our prayer. Hat viel zu tun in unserem Gebet. Praise the Lord. Hallelujah. Let us close soon. Because of some of us. Oh, we should go on. We want us to go on a little bit. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Amen. Amen. Matthew 6. Matthew 6. From 5 to 6. 5 to 8. Matthew 6. 5 to 8. Jesus is the one speaking here. He used to in English. He said, when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray. Standing in the synagogue and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into the closet. And when thou hast shut the door, pray to the Father which is in secret. And the Father which seeth in secrets shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard of their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here is just talking about our body. Hier geht's unseren Körper. He's talking about your body. Es geht deinen Körper. Amen. Amen. Don't pray for outside for promotion. Bete, Amen. Bete nicht für äußerliche Beförderung. There's nothing wrong in praying openly. Es ist nicht schlimm, öffentlich zu beten. If it is praising Christ and not about the body. Dazu dient Christus zu preisen und nicht den Körper. It's like what he said concerning arm giving. Genauso wie mit diesen Almosen. To read 1 to 4. Was in 1 bis 4 steht. Of the same chapter. Im gleichen Kapitel. You see, there is nothing wrong in blowing trumpet if you are blessing the house of God. Es ist nicht schlimm, öffentlich zu sagen, dass du Gottes Haus segnest. Amen. There's nothing wrong with it. Es ist nicht schlimm. You are praising Christ. Du preist Christus damit. You allow your body. You allow him to go through you. Lässt zu, dass durch dich geht. Others to hear it. Andere sollen das hören. It is not to break them down. Das ist nicht, um sie zu erniedrigen. It's to help them to come out. Um sie anzuspornen, das Gleiche zu tun. Amen. Don't know us. We always want to keep it secret. Wir wollen es mal geheim halten. Amen. He said, take heed. Verse 1. That you do not your arms before me to be seen of them, otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest your arms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may have men. They may have glory of men. It's talking of about the body. Es geht den Körper. For them, it's about them. Ihnen geht's sie not selbst. About Christ. Christus, that's where the problem wird. Is. Das Problem. If it is sounding the trumpet of Christ. Wenn man für Christus macht, für Christus praise the Lord. Amen. Um ihn zu verherrlichen, help others to sound dann sollen from the andere Christ trumpet. Es sehen, damit die es auch mitmachen. Amen. Amen. Then he said, verily I say unto you, they have their reward. Because men praising them. Sie haben ihren Lohn, weil der Mensch hat ihnen schon das gegeben, was sie suchen von ihm. If you sound Christ's trumpet, wenn wir Christus verherrlichen, you know, the glory goes to Christ. Geht die Herrlichkeit auch an ihn. They praise Christ for your Christus preisen. They will say the same Christ. I will do the same and be the same. Ich will das Gleiche auch für. If I believe the same, I will get the same result. Wenn ich so result. Glaube wie sie, werde ich die gleichen Ergebnisse Amen. Haben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But when thou doest arm, let not your left hand know what your right hand doeth, because it's all about flesh for you. Weil es hier nur um das Fleisch geht. Amen. Amen. Don't allow it to be based on flesh. Lass nicht zu, dass es auf dem Fleisch let basiert. Let it praise Christ. Es soll Christus preisen. Let it be about Jesus Christ. Es soll um Christus gehen. Let it be. Thank you, Jesus. Sollte Danke Jesus you, sein. You are the one that gave me the strength. Du bist derjenige, der mir die Kraft gegeben hat. Um mich without you, I can never. Ohne dich kann ich nichts tun. Thank you, Father. Danke Jesus. Danke, Amen. Vater. You are the doer. Du bist der Macher. Not, nicht ich. Because if I am in the flesh, I can never Fleisch do that. Bin, kann ich das nicht tun. It takes you to do es braucht dich, um das alles zu tun. Is somebody getting it? Then you blow it to your brothers and sisters. Und dann machst du look lernen. At what the Lord has done through me. Hier, das hat der Herr durch mich gemacht. He's part of who I am. Ich no money, no so nothing at all. Kein Geld, look kein at how he goes through und dennoch wandelt er durch mich, um sein Haus zu segnen. And I'm so happy. Und ich bin dankbar. Amen. Amen. Let the trumpet be sound of lass Christ. Lass man diese Pause let the glory hört, go to him. Dass die Herrlichkeit an ihn that geht. He is the doer. Dass er der Macher Amen. Ist. Amen. That's what he just saying here. Das sagt er hier. He's not saying go and hide yourself. Er sagt nicht, geh und versteck no, no, dich. No, no, no, I don't want my name to be nein, here mein at all. Name soll nicht verherrlicht no, werden. No, no, your name to be here. Doch, allow Christ's name to be heard. Der Name von Jesus muss gehört that werden. You are there for God's dass children. Du Therefore, you is all about Jesus Christ. Jesus, you don't hide Christ. Verstehst, amen. You don't light a candle or put it inside the cupboard. You put it outside so that others will see. Du machst dein Licht nicht unter den Tischen auf den Tisch. His Christ is walking, you are walking through you. In die Arbeit, amen. Durch dich let people know. Sondern, if you bring people out of darkness, it will light also. Aus der Dunkelheit ins Licht führen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Exactly. So also is a testimony. Amen. We are to be able to even come out and say, thank God that this is what the Lord did through me this month. Wir sollten in der Lage sein zu sagen, Zeugnis zu geben. I am able to, you know, through me, he blessed his house. Durch mich with how much? 200, 300. And I've been doing it for, you know, continuously without stop. Und das hat er schon öfter and gemacht. Nothing could stop it. Und das after all, I lack nothing. Und dennoch fehlt es mir nicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. It should be a testimony for us. Das sollte ein Zeugnis sein für dich. We never give it as a testimony. Aber wir geben das niemals als Zeugnis. Amen. Amen. Are we to continue? You know, when I am praying for somebody, wenn ich für jemanden bete, I will not pray what you understand. Bete ich nicht das, was du verstehst. Except if you are the problem. Ist denn, du bist das Problem. I don't know. You know, people, you know, I heard that if you are praying for somebody, you have to pray in English or the language that person understands. Ich habe schon mal gehört, dass Leute sagen, dass wenn du für eine Person betest, sollst du so beten, dass die Person verstehst, für was du betest. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is not about that person. Aber es geht nicht um die Person, es geht um das Problem. Somebody getting it. The problem is to understand and not you obeying that person. Und das Problem muss es verstehen und nicht du, der dieser Person gehorst. Some are you getting it? You know, you will not go to a doctor and tell the doctor how he's going to treat you. Du wirst den Arzt nicht darum bitten, dir genau zu erklären, wie er dich heilen möchte. Du wirst ihm nicht sagen, wie er dich zu heilen möchte. Oder du wirst ihm nicht sagen, wie er dich zu heilen hat. Amen. The Holy Ghost is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. And he is the power of manifestation. Und er ist die Kraft der Manifestation. And in prayer he is the one working. Im Gebet arbeitet er. And you don't tell him how he's going to do his work. Und du sagst ihm nicht, wie er seine Arbeit zu machen hat. How what you are going to speak, what you are going to even pray. Was du beten sollst. How you are going to pray. Und wie du es beten he sollst. Is the doer. Er ist der Macher. I don't know if somebody is getting me. Amen. Amen. I'm saying it because of what somebody told me in Nigeria. Ich sage deswegen, what I heard from somebody. Was mir jemand in Nigeria gesagt hat. She said, in praying for people, wenn man für Leute betet, you are to pray the language that people understand. Soll man auf der Sprache beten? In the language that people understand. Die Person versteht. Amen. Preaching and praying, they are two different things. Predigen und beten ist nicht somebody gleich. Getting it? If I'm preaching, I can preach jetzt, now. Jetzt, I'm not speaking in tongues. Spreche ich nicht in Sprachen, but once it comes to prayer, zum Gebet geht. You know, if I give one dose, if not enough, I give the other dose. Wenn ich bete, lass mich vom Heiligen Geist leiten und das kann länger dauern. Amen. Amen. It is, you know, praise the Lord. Halleluja. If I once it comes to praying for somebody, wenn ich für jemanden bete, and you know, for example, somebody say I have cancer, die Person sagt, sie hat Krebs, and we are going to speak to that cancer, und wir beten und sprechen zu diesem Krebs. We are not speaking to that person, but to the cancer. Wir sprechen nicht zu der Person, sondern zu diesem Krebs. These are two different things. Das sind zwei verschiedene it's Sachen. Not the language the person understands, but the language the cancer is going to ask. That is going to kick the cancer out. Es geht nicht um die Sprache, die diese Person, dieser Mensch versteht, sondern die Sprache, die dieser Krebs versteht. Are you getting what I'm saying? Yeah. The Holy Spirit should be in charge. Der Heilige Geist sollte kontrollieren. Because he is the power of manifestation. Weil er die Kraft der Manifestation you don't listen to man and reject him. Du hörst nicht den Menschen zu und verweigerst den Heiligen Geist. You listen to him. Du hörst immer den Geist Because zu. Because he is the one going to manifest it. Weil er derjenige ist, der es manifestiert. Somebody get in it. We close here, please. Well, then we start on Sunday. And on Sunday, we continue. We still have, well, maybe the other way we start with that of India. That's this. The Lord is still bringing mountains. We have to still continue. Amen? Am Sonntag geht es weiter.